Leiche, 8 Zoll, ich kicke, Klammer auf, 203 mm, Klammer zu. Format Doppelpunkt 76 Uhr plus Indexspur, Klammer auf, IBM, Bindestrich, 3740, Bindestrich, Format, Klammer zu, Komma, 26, Vektoren, Grundspur, Speicherkapazität, Doppelpunkt, 128 Bytes pro Sektor, 3,25 Kilobytes pro Spur, Klammer auf, 1 Grad gleich, 1024, Klammer zu, 247 Kilobytes pro Diskette, pro Oberfläche, Klammer zu, Doppelpunkt, I'm gonna go get some more.